Erster David ging von dort weg und blieb in den Bergen von Engedi. Zweiter, als Saul von seinem Kampf gegen die Philister zurückkam, wurde ihm gesagt, David ist jetzt in der Wüste Engedi. Dritter, daraufhin wählte Saul 3000 Männer aus ganz Israel aus und ging los, um David und seine Leute bei den Steinbockfelsen zu suchen. Vierter, er kam zu Schafstellen am Weg, wo eine Höhle war. Saul ging hinein, um sich zu erleichtern, während David und seine Männer sich tief in der Höhle aufhielten. Fünfter, Davids Männer sagten zu ihm, das ist der Tag, von dem Gott dir gesagt hat, ich werde deinen Feind in deine Hände geben, damit du mit ihm tun kannst, was du willst. Da stand David auf und schnitt unbemerkt ein Stück von Sauls Mantel ab. Sechster, danach aber hatte David ein schlechtes Gewissen, weil er ein Stück von Sauls Mantel abgeschnitten hatte. Siebter, und er sagte zu seinen Männern, Gott soll mich bestrafen, wenn ich so etwas gegen meinen Herrn, den Gesalbten Gottes, tun sollte, indem ich ihn angreife, denn er ist der Gesalbte Gottes. Achter, David wies seine Männer streng zurecht und erlaubte ihnen nicht, Saul zu verletzen. Als Saul aber aus der Höhle aufgestanden war und weiterging, neunter, ging David ihm nach, verließ die Höhle und rief Saul zu, mein Herr, König. Saul drehte sich um, David aber warf sich auf den Boden und zeigte ihm Respekt. Zehnter, dann rief David Saul zu, warum hörst du auf Leute, die sagen, David will dir schaden? Heute hast du selbst gesehen, wie Gott dich in der Höhle in meine Hände gegeben hat. Elfter Mann hat mich ermutigt, dich zu töten, aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meinen Herrn nicht angreifen, denn er ist der Gesalbte Gottes. Zwölfter aber sieh doch, sieh das Stück deines Mantels in meiner Hand. Weil ich es abgeschnitten habe, ohne dich zu töten, kannst du klar erkennen, dass ich keine bösen Absichten oder Verrat habe und dir nichts Böses getan habe. Du aber versuchst, mich zu töten. 13. Gott soll zwischen uns richten, und Gott soll mich an dir rächen, aber meine Hand soll sich nicht gegen dich wenden. 14. Wie das alte Sprichwort sagt, von bösen Menschen kommt Böses, aber meine Hand soll sich nicht gegen dich wenden. 15. Wen verfolgt der König von Israel? Wem läufst du hinterher? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. 16. Gott soll Richter sein und zwischen uns entscheiden. Er soll meine Sache prüfen und mir zu meinem Recht verhelfen. 17. Als David seine Rede an Saul beendet hatte, rief Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen. 18. Und sprach zu David, du hast recht, ich habe Unrecht. Du hast mir Gutes getan, während ich dir Böses getan habe. 19. Und heute hast du noch mehr Gutes an mir getan, indem du mich nicht getötet hast, obwohl Gott mich dir in die Hände gab. 20. Wenn jemand seinen Feind trifft, lässt er ihn dann friedlich gehen? Aber Gott wird dich für das Gute belohnen, das du mir heute getan hast. 21. Nun, ich weiß, dass du König werden wirst und dass das Königtum über Israel in deiner Hand bleiben wird. 22. Deshalb schwöre mir bei Gott, dass du meine Familie nicht vernichten und meinen Namen nicht aus meiner Familie löschen wirst. 23. David schwor es Saul. Dann ging Saul nach Hause, aber David und seine Männer gingen auf den Berg.